so sehr für mich strahlt und ich frag mich zum tausendsten Mal, warum leuchtet unser Stern nicht mehr? Warum lässt du mich allein? Ohne dich ist meine Welt so leer, will doch nur bei dir sein. Sag mir, gibt es einen anderen Mann, der das Herz von dir gewann? Warum leuchtet unser Stern nicht mehr? Ich vermiss ihn so sehr. Zu dir hat der Stern mich gebracht. Ich schaute hinauf jede Nacht. Doch jetzt bist du weit fort und es bleibt mir kein Ort, wo nochmal unser Stern leuchten kann. Warum leuchtet unser Stern nicht mehr? Warum lässt du mich allein? Ohne dich ist meine Welt so leer, will doch nur bei dir sein. Sag mir, gibt es einen anderen Mann, der das Herz von dir gewann? Warum leuchtet unser Stern nicht mehr? Ich vermiss ihn so sehr. Ich vermiss ihn so sehr.